Meine Damen und Herren, seien Sie willkommen. Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Wahrheit. Ein tapferer Heldenmut ist besser nicht zu kennen, als wenn er sich nicht scheut, schwarz, schwarz, weiß, weiß zu nennen, der keinen Umschweif braucht, der keinen Mantel nimmt, der allem gegengeht, was wider Wahrheit kümmt. Friedrich von Logau, 1604 bis 1655, die tapfere Wahrheit. Barcelona, Fun City Blues. Es herbstelt ein ganz kleines bisschen, aber am Mittag ist es frühlingshaft warm hier im Zentrum von Barcelona. 22 Grad. In Sharm el-Sheikh tagt die Weltklimakonferenz und es ist zu befürchten, dass es wieder eine verplemperte Gelegenheit sein wird, das Weltklima vor dem Kippen zu bewahren. Der Schriftsteller Frank Schätzing schrieb vor ein paar Tagen im Spiegel Folgendes. Es ist wichtig, das zu erkennen, dass die Klimakrise keine Krise unter vielen ist. Nicht einzureihen zwischen Pandemien, Artensterben, Hunger, Rezession, Krieg und Vertreibung. Der Klimawandel ist existenziell. Sämtliche Krisen überspannend, neue erzeugend. Er begünstigt Pandemien, weil mit steigenden Temperaturen Erreger in Gegenden gelangen, in denen sie nichts verloren haben, befördert das Artensterben, wodurch Meere und Regenwälder verkümmern und ihre Fähigkeit verlieren, CO2 zu speichern, dörrt Vegetation und Böden aus, mit der Folge verheerender Brände, auch in unseren Breiten, schickt Extremregen, siehe Nordrhein-Westfalen 2021, verschlimmert die globale Armut, vernichtet Existenzgrundlagen, lässt Hunger grassieren, setzt Flüchtlingsströme in Marsch, stürzt Volkswirtschaften in die Rezession. Barcelona Fun City Blues. Endlich, so sagen viele Anwohner, hat der Strom der Partytouristen abgenommen. Die Leute in der Ciudad Bella haben wieder Platz auf den Bürgersteigen, in den Restaurants und auf den Terrassen am Paseo San Juan zum Beispiel sind am Mittag wieder freie Tische zu bekommen, wenn man dort etwas trinken oder in Ruhe Zeitung lesen will. Barcelona, seit Tagen läuft die Black Friday-Kampagne. Man will die Menschen zum verschärften Konsumieren anregen. Bei 13% offizieller Inflation, über 30% sogar bei den Lebensmitteln, dürfte das zumindest bei den unteren Schichten der arbeitenden Bevölkerung und den Arbeitslosen schlecht funktionieren. Bleibt wie seit Jahren das Einfliegen von Shoppingtouristen aus aller Welt. An den wenigen Kiosken, die das Pressesterben der letzten Jahre überlebt haben, sind die Schlagzeilen der Tageszeitung zu sehen. Die PSOE würde die Wahlen bzw. die PSC hier in Katalonien locker gewinnen. Der Independentismo bzw. dessen Parteien würde seine knappe Mehrheit im Parlament verlieren. Am 9. November, dem Tag des Mauerfalls in Berlin 1989, gibt es weltweit mehr Mauern als je zuvor. In Polen zum Beispiel wird eine hunderte von Kilometern lange Mauer gebaut. Gegen Weißrussland, Kaliningrad. Hier entsteht ebenfalls eine kilometerlange Grenzmauer. Neue Mauern, neue Todesstreifen, 2022, 33 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, plant sogar Finnland, eine Mauer zu Russland zu bauen. Die Regierung Spaniens will die Banken und großen Vermögen ein bisschen besteuern. Die traditionelle Rechte, schreit Ceta und Mordio, das Abendland gehe unter, verkündigen die Superreichen über ihre Lobbyisten und Medien. Deshalb holt man jetzt alte Skandale hervor, um die Regierung zu schwächen. Etwa die Tragödie am Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla im letzten Sommer, wo es bei einem Sturm auf die Grenze von 500 Männern aus Afrika, Migranten allesamt, 28 Tote gab. Die rechte PP nutzt diese Tragödie, um den Innenminister Malasca zu beschuldigen. Er solle zurücktreten. Und die Fun City stinkt. Wir haben Besuch aus Berlin. Da waren wir zweimal draußen essen. Auf der Rambla del Poblenou stinkt es aus allen Gullis, sodass einem der Appetit vergeht. Eine alte Frau am Straßenrand sitzt auf einer Bank und ruft zu uns rüber, das sei wegen des fehlenden Regens. Und auch in der Calle Princesa, hier in der Stadt, dasselbe. Am Forum weht uns ein Duft wie von Stinkbomben aus den Gullis entgegen. Schade, wir verziehen uns ins Lokalinnere. Barcelona, Fun City Blues. In der Nacht zum Mittwoch regnet es endlich eine gute Dreiviertelstunde. Willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Mein Name ist Detlef Jeskatz, ich begrüße Sie. Eine Bandvorstellung im heutigen Niemandsland, Musik. Es handelt sich um das Trio Lüschko aus Solingen oder Lüschko, man schreibt es mit Y. Das Trio Lüschko aus Solingen gibt es seit 2018 und es besteht aus Sängerin Lina, ihrem Bruder Jona am Bass und Gitarrist Lukas. Bei Live-Konzerten werden sie noch von einer Schlagzeugerin unterstützt. Ihre Musik beschreiben sie selbst als brutale Popmusik, eine bittersüße Melange aus Post-Punk, New Wave und düsterem Pop. Nach dem Release der Debüt-EP Stunde Null von 2019 hat die Band mittlerweile schon 3 Alben rausgebracht. Das erste von 2018, es heißt Brennen. Das zweite von 2019, ein Jahr später, das hat den Titel Stunde Null. Und dann das letzte Album Hysterie und Abfall von 2022, erst vor kurzem rausgebracht. Wir hören uns diese Band mal an. Mir gefällt sie sehr gut. Lüschko. We'll be right back. Ja, das ist Lina Holzrichter, die Sängerin der Band Lüschko. 23 Jahre alt ist sie und eine Riesenstimme. Klingt fast wie Nina Hagen vor langer Zeit. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 244. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. In der vorhergehenden Folge hatten wir geschildert, wie sich die Republik seit Mitte 1937 einem immer stärker gerüsteten Feind gegenübersah, der regelmäßig und systematisch mit der besten Militär- und Waffentechnik aus deutschen und italienischen Fabriken beliefert wurde. Die Politik der Nichteinmischung trug nichts dazu bei, diesen Materialfluss zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen. Die Republik brauchte die Unterstützung der Sowjetunion, weil die Politik der Nichteinmischung sie daran hinderte, auf eigene Rechnung auf dem internationalen Markt Rüstungsgüter einzukaufen. Vermutlich verstieß dieses Embargo, das einer demokratisch gewählten Regierung die Beschaffung der zur Selbstverteidigung benötigten Waffen verwehrte, sogar gegen internationales Recht. Aber damit nicht genug. Die republikanische Regierung musste feststellen, dass es als weitere Folge der parteiischen Nichteinmischungslogik im Bankensektor der westlichen Länder keine verlässlichen Kanäle gab, durch die sie sich die für die Kriegsführung erforderlichen finanziellen Mittel hätten beschaffen können. Von der Spanischen Republik bei einer französischen Bank deponierte Gold- und Silberreserven wurden von den Behörden eingefroren und in Großbritannien blockierte eine große Bank Mittel, die für republikanische Waffenkäufe bestimmt waren. Den von Franco entsandten Vertretern legte der britische Finanzsektor hingegen keine derartigen Fesseln an. Aus all diesen Gründen hatte die aus dem Amt scheidende republikanische Regierung Ende August 1936 in Absprache mit Vertretern der Spanischen Nationalbank beschlossen, die spanischen Goldreserven außer Landes zu schaffen, damit sie zur Finanzierung des Krieges unmittelbar zur Verfügung standen. Hier sei noch angemerkt, dass im Regierungskabinett ausschließlich Minister aus republikanischen Parteien im engeren Sinne vertreten waren. Weder die sozialistische noch die kommunistische Partei Spaniens war zu diesem Zeitpunkt an der Regierung beteiligt. Die erste Goldsendung verließ das belagerte Madrid Mitte September mit dem Bestimmungsort Cartagena, einem Hafen an der Südostküste. Als sich dann herausstellte, dass die Sowjetunion bereit war, Militärhilfe zu leisten, erklärten die republikanischen Behörden im Oktober ihr Einverständnis mit dem Transfer des Goldes dorthin. Das einzige andere Land, das bereit gewesen wäre, dem republikanischen Spanien als Makler beizustehen, war Mexiko. Aber obwohl das Land der Republik zu Kriegsbeginn uneigennützig wertvolle Hilfe geleistet hatte, verfügte die Sowjetunion nun einmal über beträchtlich größere Ressourcen und ungleich höheren internationalen Einfluss als Mexiko und war daher für die Republik wesentlich nützlicher. Abgesehen von dem direkt von der Sowjetunion gelieferten Kriegsgerät erhielt die Republik durch Zwischenhändler vor allem Rüstungsgüter aus Osteuropa, genau genommen aus Polen. Auf den ersten Blick erscheint das erstaunlich, da die dortige Militärdiktatur nicht nur den Nichteinmischungsvertrag unterzeichnet hatte, sondern zudem politisch Franco nahestand. Doch die Waffenverkäufe an die Republik waren einfach zu lukrativ, um darauf zu verzichten, zumal Polen auf diese Weise veraltete und defekte Bestände abstoßen und Mittel für seinen krisengeschüttelten Haushalt sowie für sein eigenes Aufrüstungsprogramm beschaffen konnte. Die Politik der Nichtintervention bedeutete faktisch, dass die Republik für Rüstungsgüter stets beträchtliche Aufschläge zu zahlen hatte. Die Zwangssituation des Käufers und das unzureichende Angebot begünstigten Amtsmissbrauch, Korruption, maßlos überhöhte Preise und die Entstehung eines Schwarzmarktes für Waffen, auf den die Republik und nur die Republik angewiesen war, um ihr Überleben zu sichern. Außerdem war es für die verantwortlichen republikanischen Politiker schwierig, Leute zu finden, die sich in der trüben Welt des internationalen Waffenhandels gut genug auskannten. Die unseriösen Geschäftemacher gehörten nämlich meist in Francos Lager. So wurden die republikanischen Beschaffungsagenten häufig durch Mittelsmänner und deren Helfershelfer, vielfach sogar Staatsbeamte, übervorteilt, die sich den Zugriff auf das republikanische Gold sichern wollten. Anders als Franco, der von Deutschland und Italien vollständig auf Kredit ausgerüstet wurde, musste die Republik nämlich alles stets bar bezahlen, ganz gleich, ob sie nun Waffen über Zwischenhändler bezog oder von der Sowjetunion, die ebenfalls Höchstpreise von der Republik verlangte. Der Umstand, dass sich die Republik die zu ihrer Selbstverteidigung erforderlichen Waffen auf ganz unterschiedlichen Wegen beschaffen musste, führte zu Situationen, die man als skurril bezeichnen könnte, wäre da nicht die verzweifelte Lage gewesen. So wurden des Öfteren Gewehre und Geschütze mit nicht kompatibler Munition oder aber mit Gebrauchsanweisungen geliefert, die in obskuren fremden Sprachen abgefasst waren. Dann wieder traf Kriegsgerät ohne die nötige technische oder logistische Unterstützung ein, oder aber Rüstungsgüter erwiesen sich als völlig antiquiert und hätten besser in ein Museum gepasst als an die Front. Aber die Beschaffungsprobleme, vor die sich die Republik gestellt sah, betrafen nicht nur das mangelnde Angebot selbst, auch die Lieferung erwies sich oft genug als Albtraum. Die Sowjetunion lag weit von Spanien entfernt. Die Republik verfügte nicht über genügend Handelsschiffe, und da die Sowjetunion vor allem eine Landmacht war, konnte sie diesen Mangel nicht kompensieren. Zumindest war sie nicht bereit, ihre kleine Handelsflotte den Risiken langer Reisen nach Spanien auszusetzen. Als dann im Dezember 1936 auch noch der sowjetische Frachter Komsomol sank, verlangte die Sowjetunion, die Republik solle den Transport der entsendeten oder beschafften Rüstungsgüter fortan selbst übernehmen. Doch angesichts der immens hohen Kosten für Waffenkäufe und des Zustroms der Flüchtlinge aus der Franco-Zone, die es zu ernähren galt, verfügte die Republik nicht mehr über ausreichend Mittel, um eine angemessene Zahl von Frachtschiffen zu chartern, wie es die Deutschen für Franco taten. Die Deutschen und Italiener hatten von Anfang an Schiffe angegriffen, die republikanische Häfen anliefen, obwohl sie dazu nicht autorisiert waren. Schlimmer noch. Dank ihrer Unterstützung konnte Franco seit dem Spätsommer 1937 eine Blockade über die Häfen an der spanischen Mittelmeerküste verhängen und die Republik auf diese Weise von jedem direkten Waffennachschub abschneiden. Von diesem Zeitpunkt an mussten alle für die Republik bestimmten Rüstungslieferungen die französisch-spanische Landesgrenze passieren. Theoretisch hätte das für die Republik das Ende bedeuten müssen, da Frankreich den Nichteinmischungsvertrag unterzeichnet hatte. Doch aus Angst vor einer Einkreisung durch faschistische Staaten praktizierte die französische Regierung eine ziemlich uneindeutige Politik der sogenannten entspannten Nichtintervention. Das bedeutete, dass die Grenze zwischen Frankreich und Spanien zwar grundsätzlich durchlässig war, dass auf diese Durchlässigkeit aber nicht immer Verlass war. Mal konnte Nachschub die Grenze passieren, dann wieder wurden Lieferungen vollständig blockiert oder endlos hinausgezögert. Diese Politik der entspannten Nichteinmischung ermöglichte es der Spanischen Republik zwar, die Blockade der Mittelmeerhäfen irgendwie zu überstehen, hinderte sie aber daran, militärisch in die Offensive zu gehen, da weder die Qualität noch die Kontinuität des Waffennachschubs gewährleistet war. Alles in allem ließ sich unter solchen Bedingungen kein Krieg führen. Die Unsicherheit der Lage beeinträchtigte vielmehr die Kampfkraft der republikanischen Armee und stellte eine zunehmende psychische Belastung, insbesondere für jene Kommandeure dar, die ständig von dem Gedanken an die unzureichenden Reserven verfolgt wurden. Um nach dem Fall des Baskenlandes im Juni 1937 die im Norden verbliebene Zone der Republik zu entlasten, starteten die Verantwortlichen an der bis dahin ruhigen Front in Aragonien eine Offensive. Da die Frankisten von dem Angriff überrascht wurden, konnten die Republikaner rasch vorstoßen, zumal die republikanische Armee sich bis Mitte 1937 zu einer schlagkräftigen Truppe entwickelt hatte. Sie verfügte über tüchtige Offiziere, auch wenn es davon nicht genug gab, und wurde von Oberst, später General, Vicente Rojo geführt, bei dem es sich im Gegensatz zu Franco um einen einfallsreichen und innovativen Strategen handelte. Rojo, bereits vor dem Krieg Berufssoldat, war nicht nur konservativ, sondern auch ein praktizierender Katholik. Gleichwohl stand seine Loyalität für die Republik außer Frage und war noch durch die Erfahrung des Widerstands in Madrid gestärkt worden. Dass Rojo sich für die Republik und nicht für Franco entschieden hatte, lag gewiss nicht zuletzt daran, dass er nicht in der Afrika-Armee gedient hatte und folglich nicht ihrem Ethos verpflichtet war. Aus seiner Zeit als Lehrer an der Militärakademie hing ihm der Ruf eines technischen Modernisierers und Innovators an, eine Spezies, die in der spanischen Militärkultur nur äußerst selten anzutreffen war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 244. Eine Niemandsland-Produktion, 2022. Literaturhinweis. Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, in der Übersetzung von Susanne Lenz, erschienen im Philipp Recklam Verlag Stuttgart, 2008. Die Originalausgabe Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, erschien 2005. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland Historia. Viva la muerte. La tragedia de la guerra civil española. Capítulo 2. Hotel Florida. Ernest Hemingway necesitaba un éxito. Martha Gellhorn quería vivir peligrosamente. Arturo Barea sentía que su vida era una contradicción. Ilsa Kulchar vivía para sus ideas. Gerda Taro y Robert Capa soñaban con partir de cero. Los seis, cada uno con su equipaje y su modo de mirar, llegan a Madrid y pasan por el Hotel Florida, donde se reunían los periodistas extranjeros, los fotógrafos, los espías, los militares, bajo el estruendo de las bombas, en una guerra que los cambió a todos para siempre. Hotel Florida no es un estudio académico ni una ficción. Es una reconstrucción basada en cartas, diarios y memorias, documentos oficiales, películas, biografías, historias y noticias de la época. Un gran fresco de la Guerra Civil Española, día a día, personaje a personaje. Una guerra sobre la que se han escrito cientos de libros, pero ninguno como este. Hotel Florida. Agosto 1936. París, Barcelona, Madrid. El 5 de agosto, Capa y Gerda tomaron el tren a Toulouse, donde Lucien Fogel había fletado un avión para que lo llevara a España con todo su séquito de periodistas. El avión despegó, se dirigió al sur, atravesó los Pirineos, nevados incluso en esa época del año, y estaba iniciando la aproximación a Barcelona cuando empezó a sonar una alarma en la cabina. El piloto anunció que uno de los motores tenía una avería y que harían un aterrizaje de emergencia. El avión fue perdiendo altura, hasta estrellarse en un campo. Tras el revuelo, aparecieron granjeros y milicianos, pero no hubo heridos. Solo Fogel y uno de los periodistas se rompieron un brazo. Se llevaron a estos al hospital, y ahí Fogel, al enterarse de que reparar el avión llevaría varias semanas, decidió, en un gesto de magnificencia, donarlo a la causa republicana para que lo convirtieran en avión de combate. Mientras, Guerra y Capa partieron a toda prisa para Barcelona. Por el camino se cruzaron con campesinos armados, algunos de los cuales llevaban cascos y cartucheras sobre su ropa de faena, que se dirigían a la ciudad para incorporarse a las fuerzas de defensa. Pero cuando Gerda y Capa llegaron a la ciudad, descubrieron que 3 semanas después de la revuelta ciudadana, Barcelona se parecía más a un carnaval anárquico que a un campo de batalla. El 20 de julio, tras un día de combates callejeros, se había rendido la guarnición militar de los 2 cuarteles de la ciudad, pero no ante las autoridades gubernamentales, sino ante las fuerzas anarquistas de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, y la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Tras lo cual, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, había formado una alianza antifascista entre los vencedores, que incluía al sindicato socialista UGT y a los comunistas del PSUC. De la noche a la mañana, las fábricas y los negocios habían sido confiscados por los trabajadores o estaban clausurados. Los bancos habían sido intervenidos. Las fábricas de barras de labios se habían transformado en fábricas de munición. Y las iglesias habían sido cerradas, salvo que, sobran tantas cucarachas, las hubiesen incendiado. Obreros armados, vestidos de civil, patrullaban por las ramblas, con los fusiles al hombro y los coches requisados y marcados con las iniciales de los sindicatos y los partidos, UGT, CNT, FAI, PSUC y otras organizaciones, pasaban a toda velocidad por las avenidas flanqueadas de árboles que atravesaban los elegantes edificios modernistas. Los peatones llevaban las camisas desabrochadas y las mujeres vestían mono o iban en pantalones. Los sombreros, salvo las boinas proletarias, las americanas y las corbatas, a no ser que llevaran las insignias de los milicianos, al igual que los vestidos, te señalaban como simpatizante burgués. En el hotel de Gerda y Capa, hombres y mujeres de origen humilde, que nunca se habían imaginado que podrían cruzar el umbral de un local tan caro, almorzaban en el salón comedor, como si fuera una cantina para obreros, con los codos sobre la mesa llena de migas. A Gerda le fascinaba todo lo que estaba viendo. Vestida con un mono de trabajo y alpargatas, en lugar de las faldas ceñidas y los tacones que llevaba en París, y armada con su Rolleiflex, una cámara que había que llevar a la altura de la cintura, midiendo el disparo a través de un visor, se paseaba por las calles de Barcelona capturando el espíritu del estallido revolucionario con fotografías tan cuidadosamente encuadradas como las que había admirado cuando era niña en la República de Weimar, en revistas como Berliner Illustrierte Zeitung o Die Dame. El formato cuadrado de la película reforzaba la tensión de sus fotos y el reducido ángulo de visión intensificaba el dramatismo de las imágenes. Niños de rodillas huesudas, tocados con gorras de la FAI, jugando en los parapetos y en las barricadas improvisadas durante los combates callejeros. Niños y milicianos abrazados, tres jóvenes atractivos sonriendo con picardía desde la ventana del cuartel general de los comunistas en el Hotel Colón. Y mujeres, mujeres por todas partes, con monos azules, llevando armas o leyendo revistas de moda con el fusil al lado o entrenándose para el combate. Un ejército de jóvenes y fogosas amazonas que revelaba hasta qué punto la vida en España había cambiado de arriba abajo. Capa y ella fueron a los toros, y aunque Gerda no quiso fotografiar los momentos en que se castigaba y se daba muerte al animal, cosa que sí hizo Capa, a los dos les sorprendió ver y fotografiar a una mujer torero, Juanita Cruz, que no llevaba traje de luces, sino un sobrio traje de chaqueta con falda. Capa estaba tan fascinado por el ambiente generalizado de fiesta como Gerda. Los trenes militares decorados con eslóganes, que salían para el frente con milicianos sonrientes, asomados a las ventanas y saludando con el puño en alto, mientras que las novias, las esposas y los músicos de las bandas cantaban serenatas a los guerreros que partían. Pero mientras recorría la ciudad, también se encontró con escenas mucho menos alegres. Estatuas de imágenes religiosas a las que les habían arrancado la cabeza, un grupo de hombres que clavaban los picos en unas figuras de la Virgen y el Niño, un montón de escombros calcinados donde antes había habido una iglesia, con una estatuilla del Niño Jesús colocada en la cima como si fuese una pira funeraria. Estas fotos no se publicarían en Vue, pero un impulso desconocido por capturar una imagen poderosa o simplemente por capturar la verdad, le hizo continuar disparando. En esos primeros días deslumbrantes en Barcelona, sí cogía un ejemplar de La Vanguardia, o La Humanitat, o El Nuevo Trabajo, o La Veo de Cataluña, periódicos repletos de fotos de fotógrafos españoles sobre los primeros días de la insurrección. No pudo dejar de fijarse en las imágenes del conflicto que había tomado Agustí Centelles, y que él y Gerda no habían podido ver. Tomadas con una Leica portátil como la suya, mostraban a una mujer vestida de negro arrodillada frente a un hombre tendido sobre el asfalto. Un grupo de guardias de asalto disparando desde un parapeto formado por los cuerpos retorcidos de sus caballos muertos. Un trío de esos mismos guardias, con las armas desenfundadas, rodeando a un hombre que llevaba una gorra a cuadros, como si todos formaran parte de una coreografía siniestra. Todas esas fotos tenían una cualidad emblemática y eran espontáneas a la vez que revelaban una composición muy cuidadosa. Al ver las fotos de Centelles, Capa tuvo que reconocer el mismo impulso que le empujaba a arrojarse en mitad de los acontecimientos, solo que ahora no se trataba de discursos ni de manifestaciones, sino de la vida y de la muerte. El problema era que la posibilidad de hacer esa clase de fotos ya no existía en Barcelona y ahora había que buscarlas en otro sitio. En las semanas siguientes al alzamiento, los sublevados, o los nacionales como se hacían llamar, se habían hecho con el control del tercio noroccidental del país, además de con una pequeña cuña en la parte meridional. Las tropas gubernamentales, también llamadas republicanas, contraatacaban a lo largo de una línea que iba desde Huesca por el norte, pasando por todo Aragón y desembocando en la Sierra de Guadarrama, al noroeste de Madrid. Ahí era donde se combatía de verdad, así que Capa y Guerda empaquetaron sus cosas, cambiaron sus carnets de periodistas franceses por unos carnets españoles y se fueron con la música a otra parte. Acabamos de escuchar Niemandsland Historia, Viva la Muerte, la tragedia de la guerra civil. Os he leído un extracto del libro Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil, de Amanda Vail. Amanda Vail se licenció en la Universidad de Harvard y trabajó como redactora y editora antes de dedicarse de lleno a la escritura. El libro Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil fue publicado en 2014 en la edición original en inglés Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, publicado en Ferrer, Strauss & Giroux, Nueva York. Una producción de Niemandsland, 2022. ¡No pasarán! No pasarán. ¡Pasaremos! Pasaremos. Pasaremos. In allem, was man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal, es kommt nicht drauf an. Ich glaube nicht, ich glaub an dich, glaubst du an mich, ich glaub ich auch. Frage mich, ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Leichter als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war. Leichter als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann such ich dich, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zu, komm, lass es uns noch einmal tun. Ich geb nicht auf, gehst du mit auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg nicht auf, komm, reg dich auf und komm zur Ruhe. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei. Bist du dabei? Oh, ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Dankeschön. Wow. Wow. Niemandsland, eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Aus der Sendereihe Fremde Podcasts, jetzt im Niemandsland, Le Monde Diplomatique, mit einem Hörtext zum Thema Die Zaubertafel. Die Zaubertafel. Ein Editor von Serge Halimi. Schon im alten Rom war es üblich, alle akuten Schwierigkeiten an einer einzigen Ursache festzumachen. Cato beendete jede seiner Reden zu jedwedem Thema mit der Mahnung, Karthago müsse zerstört werden. 1984 engagierte das öffentlich-rechtliche Fernsehen den Schauspieler Yves Montand als Moderator für die Sendung Vive la Crise. Sie sollte den Französinnen und Franzosen weismachen, dass an sämtlichen Malessen des Alltags nur der Wohlfahrtsstaat schuld sei. Als Allheilmittel wurde ein sozialer Kahlschlag empfohlen. Zur nächsten politischen Allzweckwaffe wurde die Angst vor dem Terrorismus, eine Art Zaubertafel, von der alle anderen Probleme gelöscht sind. Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 brachte die Beraterin des britischen Transportministers Stephen Byers folgenden Ratschlag in Umlauf. Dies sei ein sehr guter Tag, um Nachrichten in Umlauf zu bringen, die möglichst kein Medienecho haben sollen. Man setzte also darauf, dass das Schreckensthema Terrorismus alle anderen schlechten Nachrichten überschatten würde. Wie damals, so auch heute. In Russland sind natürlich alle aktuellen Probleme die Folge westlicher Ranküne, während im Westen stets Moskau an allem schuld ist, selbst am sinkenden Lebensstandard. Präsident Joe Biden führt die neuerdings stark anziehende Inflation unentwegt auf die Putin-Steuer für Lebensmittel und Energie zurück. Auch Emmanuel Macron behauptet, die aktuellen Nöte seiner ärmsten Landsleute seien die Folge eines Wirtschaftskriegs. Wenn das so wäre, hätten die Französinnen und Franzosen schon seit 40 Jahren keinen Frieden mehr erlebt, denn die Kopplung der Löhne an den Preisindex wurde 1982 von François Mitterrand und seinem Wirtschafts- und Finanzminister Jacques Delors eingeführt. Der Staat machte der Privatwirtschaft damals das größte Geschenk aller Zeiten. Die arbeitende Bevölkerung dagegen, deren Kaufkraft auf Dauer geschwächt wurde, ging leer aus. Zu der Zeit gehörten die Ukraine und Russland allerdings noch zu ein und demselben Land und Wladimir Putin war noch nicht über seine Geburtsstadt Leningrad hinausgekommen. Die Kriegswirtschaft wird die Verarmung der Ärmsten verlängern und beschleunigen, obwohl die Gewinne der 40 führenden französischen Aktiengesellschaften 2021 mit 160 Milliarden Euro ihren bisherigen historischen Rekord von 2006 pulverisiert haben. Mit anderen Worten, alles hat sich gewandelt, nur nicht der weltweit herrschende Vorrang der Dividenden vor den Löhnen. Und die Entschlossenheit der Regierenden, dass das so bleibt. Oligarchen aller Länder, Punkt, Punkt, Punkt. Die Zaubertafel funktioniert auch für ökologische Themen. Wiederaufnahme der Kohleförderung, Förderung des Straßen auf Kosten des Schienengüterverkehrs, Fracking, digitale Umweltverschmutzung, exzessive Werbung für teure Juwelierwaren in Zeitschriften und an Plakatwänden. In all diesen Bereichen geht das alte Leben offenbar weiter. Und auch das wegen Putin? Unterdessen spendiert der Staat den Ärmsten der Armen im Hitzesommer Ventilatoren und Wasserflaschen und allen, die nicht mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, einen geringfügigen Benzinrabatt. Die Notfallmaßnahmen nehmen kein Ende, die notwendigen Maßnahmen aber müssen warten. Du bist mein Salz in der Suppe und mein Zucker zum Kaffee. Du bist mein Senf für das Würstchen und mein Reis zum Frikassee. Du bist mein Whisky im Soda und mein Pfeffer zum Fiedli. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und steh. Du bist der Traum meiner Nächte und mein Sekt im Separé. Du bist mein Roman, den ich lese, mein A bis Z vom ABC. Du bist mein Nerz, wenn ich friere, meine Sonne an der See. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und steh. Man könnte ohne das alles leben, das hieße einfach ganz schlicht Verzicht. Ja, können kann ich, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Du bist mein Unkraut im Garten, meine Fehler, die ich mach. Du bist mein Schloss an der Haustür und mein Schornstein auf dem Dach. Du bist mein Brillant an den Händen, meine Perlen am Dekolleté. Ja, du bist alles, was ich brauch, wo ich geh und steh. Du bist mein Weg, den ich gehe, die Idee in meinem Kopf. Du bist mein Lichtstrahl im Dunkeln, bist mein Deckel auf dem Topf und die Rosine im Kuchen, meine Fliege im Gelee. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und steh. Man könnte ohne das alles leben, das hieße einfach ganz schlicht verzichten. Ja, können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Dann mag ich nicht. Die Katastrophen und gemischten Meldungen für die Wochen in Niemandsland vom 7. bis zum 21. November 2022. Thema Islamismus in Deutschland. Berlin. Unter dem Vorwand, die Protestbewegung im Iran zu unterstützen, streben die Ampelfraktionen im Bundestag eine Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg, IZH, an. Die Bundesregierung solle demnach prüfen, ob und wie die Einrichtung geschlossen werden könne, heißt es im Entwurf eines Antrags, der dpa am Dienstag vorlag. Darüber abgestimmt werden soll bereits am Mittwoch. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz sieht im IZH, das auch die schiitische Blaue Moschee an der Außenalster betreibt, einen Außenposten Teherans. Der Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Noripur, hatte schon vor Monaten das Islamische Zentrum Hamburg als das wichtigste Spionagenest des Regimes in Deutschland bezeichnet und dessen Schließung gefordert. Entsprechende Anträge bezüglich des an das Religionsamt der türkischen Regierung angegliederten Islamverbandes DİTİB hatte es nie von Seiten der Ampelparteien gegeben, obwohl in den rund 1000 DİTİB-Moscheen Predigten zur Unterstützung völkerrechtswidriger Angriffskriege der Türkei auf Nordsyrien gehalten und Oppositionelle von Religionsbeamten ausspioniert wurden. In den rund 2 Dutzend weiteren Unterpunkten des parlamentarischen Antrags zum Iran geht es unter anderem auch um eine Ausweitung der Sanktionen gegen Teheran, die Verurteilung gewalttätiger Übergriffe gegen Demonstranten und einen verbesserten Schutz von iranischen Oppositionellen in Deutschland. Auslöser der Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September in Gewahrsam der Sittenpolizei. Thema: mal was von den Millionen und Milliarden abgeben. Die Wirtschaftsweisen raten, Reiche besteuern. Berlin. Die 5 sogenannten Wirtschaftsweisen raten der Bundesregierung, in der Energiekrise zu höherer Besteuerung von Besserverdienenden. Wie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag berichtete, schlagen die Ökonomen angesichts hoher Ausgaben in der Energiekrise zu einem erhöhten Spitzensteuersatz oder alternativ eine Energie-Soli-Abgabe für Menschen mit hohem Einkommen. Das Gremium wird an diesem Mittwoch sein Jahresgutachten vorlegen, woraus die Süddeutsche Zeitung vorab berichtet hatte. Demnach seien bisherige Maßnahmen, wie etwa der Tankrabatt, in großem Umfang höheren Einkommensgruppen zugute gekommen. Die Entlastungspakete, wie es so schön heißt, der Regierung, sollen sozialer und bezahlbarer werden. Das Gutachten lehnt laut Bericht Steuerpläne von Finanzminister Christian Lindner von der FDP zur kalten Progression ab und spricht sich für einen Streckbetrieb von Atomkraftwerken aus. Thema: Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht in Deutschland. Stuttgart. Nach Straßenblockaden im Berufsverkehr hat das Amtsgericht Stuttgart 2 Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation zu Geldstrafen verurteilt. Einer erhielt für 4 Taten eine Strafe von 110 Tagessätzen zu je 20 Euro. Der andere soll für 3 Taten 110 Tagessätze zu je 50 Euro bezahlen. Das teilt ein Gerichtssprecher am Dienstag mit. Die Männer im Alter von 28 und 34 Jahren sollen sich im Mai und Juni mehrere Male in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs auf die Straße gesetzt und so den Verkehr blockiert haben. An dem Prozess nahm nur einer der Angeklagten im Gerichtssaal teil. Der andere wurde durch seinen Verteidiger vertreten, weil er wegen 2 Sitzblockaden in München in Präventivgewahrsam ist. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Thema: Großkonzerne. Leverkusen, der Chemieriese Bayer hat seine Gewinne im 3. Quartal vervielfacht. Man habe Umsatz und Ergebnis trotz steigender Inflation und globaler Lieferkettenprobleme erneut steigern können, freute sich Konzernchef Werner Baumann am Dienstag. Der Nettogewinn versechsfachte sich demnach im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 546 Millionen Euro. Der Umsatz steigerte sich um 5,7% auf 11,2 Milliarden Euro. Besonders stark stieg der Umsatz in der Agrochemie-Sparte des Konzerns. Bayer hält an seiner Prognose für das laufende Jahr fest und geht für 2022 von einem Jahresumsatz von 47 bis 48 Milliarden Euro aus. Thema: Wirtschaftskrieg mit China. Die Bundesregierung untersagt Übernahme von Chipfabrikant Elmos durch die schwedische Tochter von chinesischem Unternehmen. Die Bundesregierung wird dem Verkauf des Dortmunder Chipherstellers Elmos an chinesische Investoren wohl nicht zustimmen. Das Wirtschaftsministerium BMWK habe den beteiligten Parteien am Montag mitgeteilt, dass in der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch der Verkauf der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB voraussichtlich untersagt werden wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In der Angelegenheit hätte die Bundesregierung damit einen Schwenk vollzogen. Noch vor wenigen Tagen hieß es im Handelsblatt, die Übernahme von Elmos durch den Konkurrenten Silex werde wohl zugelassen. Für Elmos selbst kam die jüngste Erklärung aus dem Bundeswirtschaftsministerium wohl auch überraschend. Das ist eine neue Entwicklung, da bis zum heutigen Tage das BMWK den beteiligten Parteien mitgeteilt hatte, dass die Transaktion wahrscheinlich genehmigt werden wird, heißt es in der Mitteilung. Thema: zweierlei Maß, dreierlei Maß. Gegen das Schweigen. Kurden protestieren nach türkischen Chemiewaffeneinsätzen. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, tätig zu werden. Nach einem Bericht der Jungen Welt in einem Artikel von Herrn Nick Brauns heißt es dazu: Die kurdische Gemeinschaft in Deutschland ist beunruhigt. Der Grund, es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die türkische Armee bei ihrer seit dem Frühjahr laufenden Offensive gegen die kurdische Guerilla im nordirakischen Bergland international geächtete chemische Kampfstoffe einsetzt. Seit Tagen finden daher in zahlreichen Städten Protestaktionen von Kurdinnen und Kurden statt. Bei Mahnwachen in Magdeburg und Dresden zu Wochenbeginn trugen die Teilnehmer weiße Schutzanzüge mit Giftwarnsymbolen. In anderen Orten wurden Die-Ins veranstaltet. Gelber Rauch symbolisierte Giftgas. Selbst bei der vom kurdischen Boxpromoter Ismail Özen veranstalteten Universum Boxing Night am Sonnabend in Oberhausen hing ein großer Banner mit den Bildern von 17 laut Guerilla durch Giftgas getöteten Kämpferinnen und Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Rund 2500 Mal seien in den letzten 6 Wochen solche geächteten Kampfmittel zum Einsatz gekommen, behauptet die Guerilla, die zahlreiche Videoaufnahmen zum Nachweis vorgelegt hat. Auch die renommierte Medizinerorganisation IPPNW meldete im Oktober, dass eine von ihr in den Irak entsandte Expertenkommission indirekte Hinweise auf einen möglichen Einsatz von chemischen Stoffen wie Chlorgas festgestellt habe. Diese Hinweise seien ausreichend stark, um eine unabhängige Untersuchung durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, OPCW, zu fordern, so die IPPNW. Welche Schlussfolgerungen die Bundesregierung aus dem Bericht der IPPNW ziehe, wollte daher der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Ali Al-Dailami, mit einer parlamentarischen Frage herausfinden. Und ob die Regierung sich als Mitgliedstaat der OPCW für eine von der Ärzteorganisation geforderte sofortige unabhängige internationale Untersuchung einsetze. Doch Fehlanzeige, die Bundesregierung sieht auf Grundlage des gegenwärtigen Kenntnisstands keine Veranlassung, sich dem Vorschlag des IPPNW anzuschließen, heißt es in der seit vergangener Woche vorliegenden Antwort. Der IPPNW-Bericht sei der Bundesregierung zwar ebenso bekannt wie eine Militäroperation im Februar 2021, bei der selbst der türkische Verteidigungsminister den Einsatz von Reizgas zugegeben hatte. Doch darüber hinausgehende eigene Kenntnisse würden nicht vorliegen. Die Türkei sei aber Vertragsstaat des Abkommens über das Verbot chemischer Waffen, CWÜ, und unterliege den Überwachungsmechanismen des OPCW, heißt es in der Antwort stattdessen beschwichtigend. Ging es um mutmaßliche Chemiewaffeneinsätze im syrischen Bürgerkrieg, dann war die damalige Bundesregierung schnell dabei, eine Bestrafung der im Übrigen keineswegs feststehenden Täter zu fordern. Steht dagegen ein NATO-Partner im Verdacht, solche Kampfstoffe zu nutzen, ist das Schweigen der heutigen Bundesregierung trotz ihrer vollmundig verkündeten, werteorientierten Außenpolitik geradezu dröhnend. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Die Reaktion der Bundesregierung auf die Giftgasangriffe des NATO-Partners Türkei gegen kurdische Kämpfer und Zivilisten erinnert unweigerlich an die 3 Affen von Konfuzius, beklagte Al-Dailami am Dienstag gegenüber der Jungen Welt. Dass die Ampel ebenso wie zuvor die Große Koalition die Verbrechen des türkischen Militärs bereitwillig übersehe, offenbare deren Doppelstandards und Heuchelei in Bezug auf das Völkerrecht. So erschienen mantraartig vorgebrachte Forderungen an andere Länder, sich doch gefälligst an Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu halten, unglaubwürdig. Es brauche endlich eine unabhängige internationale Untersuchung der OPCW, forderte der linke Politiker. Ja, liebes Land, 91.4 FM, Kontrabande FM, ja! Na herrlich, US-Admiral prophezeit Krieg gegen China. Strategic Command will rasant beschleunigte Aufrüstung. Präsident Xi warnt vor instabiler Lage. Washington, Peking. Der Kommandeur des US Strategic Command, das die US-Nuklearstreitkräfte führt, fordert eine dramatisch beschleunigte Aufrüstung der Vereinigten Staaten in ihren Machtkampf gegen China. Das Schiff sinkt langsam, erklärte Admiral Charles A. Richard mit Blick auf den traditionellen US-Rüstungsvorsprung vor der Volksrepublik in einer Rede vor Militärs und Rüstungsindustriellen, die er schon am vergangenen Donnerstag gehalten hatte, die aber erst jetzt bekannt wurde. Richard sprach sich für eine rasant beschleunigte Aufrüstung aus, die von einem neuen Geist getragen werden müsse, ähnlich demjenigen, der den USA 1969 den Flug zum Mond ermöglicht habe. Andernfalls wird China uns einfach ausstechen, sagte der US-Admiral voraus. Der Showdown im großen Machtkampf rücke bedrohlich näher. Die Ukraine-Krise, in der wir uns gerade befinden, ist nur das Aufwärmen, so Richard. Die große Krise wird kommen und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir auf eine Art und Weise geprüft werden, wie wir schon lange nicht mehr geprüft wurden. Mit Blick auch auf die US-Aufrüstungsbestrebungen warnte Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag vor neuen Herausforderungen für die Sicherheit des Landes. Die Lage sei zunächst instabil, konstatierte Xi. Beijing werde daher die Ausbildung seiner Streitkräfte intensivieren und sich gezielt auf einen drohenden Krieg vorbereiten. In US-Militärkreisen sorgt zurzeit für Aufsehen, dass auf der 14. China International Aerospace Exhibition, der größten Rüstungsmesse des Landes, die am Dienstag im südchinesischen Zhuhai ihre Tore öffnete, Berichten zufolge zum ersten Mal die Chengdu J-20 am Boden ausgestellt wird. Bei der J-20 handelt es sich um einen Tarnkappenjet der aktuell modernsten fünften Generation. Mit ihm haben die chinesischen Luftstreitkräfte Augenhöhe mit der US Air Force und ihrer F-35 erreicht. Die J-20 ist ein Beispiel für den erfolgreichen Aufholprozess der Volksbefreiungsarmee. Diese befindet sich freilich in einem wichtigen Punkt gegenüber den US-Streitkräften im Rückstand, in der Einsatzerfahrung. Der Feind sucht jetzt seine Bomben möglichst schnell loszuwerden. Absolut notwendig, der Ukraine zu helfen. Verstärkung der Verteidigungsanlagen. Ein Panzer wird eingebaut und getarnt. Thema Weltklima, Erwärmung und ihre Folgen. Kopenhagen. Mindestens 15.000 Menschen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO in diesem Jahr aufgrund der Hitze in Europa gestorben, darunter Tausende in Deutschland. Die Region habe gerade den heißesten Sommer und den heißesten August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Montagabend anlässlich der in Ägypten begonnenen Weltklimakonferenz COP27. Bisher gemeldeten Daten aus den WHO-Mitgliedstaaten zufolge seien schätzungsweise mindestens 15.000 Menschen explizit an der Hitze in diesem Jahr gestorben. Die modernste Haubitze weltweit und hat ganz spezielle Fähigkeiten. Die Panzerhaubitze 2000, das Geschütz der Artillerietruppe. Hier die wichtigsten Fakten. Thema Kriegsgefahr und Unsicherheit in Europa. Istanbul. Auch nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gäbe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsersuche der Türkei gegeben. Am Abend, nach Junge Welt Redaktionsschluss, traf Kristersson in Ankara auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Die Türkei und Ungarn sind die letzten verbleibenden NATO-Länder, die der Norderweiterung um Schweden und Finnland noch nicht zugestimmt haben. Bleiben wir beim Thema Superkatastrophen. Genf. Nach den verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Monate brauchen in Pakistan nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF rund 11 Millionen Kinder dringende humanitäre Hilfe. Immer noch stehe eine Fläche von der Größe Dänemarks unter Wasser. Die Lebensgrundlage vieler Menschen sei zerstört. Es drohten verschiedene Seuchen, warnte eine vom Weltklimagipfel in Ägypten zugeschaltete UNICEF-Sprecherin am Dienstag in Genf. Ohne sofortiges Handeln würden in Pakistan bald viele gefährdete Kinder und Jugendliche ihr Leben verlieren. Seenotrettung im Mittelmeer, Reggio Calabria. Die Seenotretter der deutschen Organisation Mission Lifeline haben alle 89 Flüchtlinge an Bord des Schiffes Rise Above in Süditalien an Land bringen dürfen. Anders als bei zwei anderen Booten in den vergangenen Tagen verweigerten die italienischen Behörden diesmal keinem der Geretteten, das Schiff zu verlassen. Am Dienstagmorgen konnten im Hafen der Stadt Reggio Calabria alle an Land gehen, wie eine Sprecherin des Vereins aus Dresden, der dpa, bestätigte. Die Rise Above hatte in den vergangenen Tagen insgesamt 95 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. 6 davon wurden bereits aus medizinischen Gründen von dem Schiff evakuiert. Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania warteten am Dienstag indes weiterhin etwa 250 Menschen auf 2 Rettungsschiffen auf die Erlaubnis, das Festland zu betreten. Verarmung durch Energiepreiswucher. München. Der rasante Anstieg der Energiepreise kostet Deutschland nach Berechnungen des kapitalnahen IFO-Instituts fast 110 Milliarden Euro an verlorenem Realeinkommen. Entsprechend weniger wird nach Einschätzung der Münchner Ökonomen bei Tarif- und Gehaltsverhandlungen an Beschäftigte zu verteilen sein. Der derzeitige Realeinkommensrückgang dürfe auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben, sagte IFO-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser am Dienstag. Das Institut veröffentlichte die Studie vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Dritter Weltkrieg. Die Frage scheint nur noch zu sein, wann wird er kommen? Düstere Worte waren es, die Admiral Charles A. Richard, Kommandeur der US Strategic Command, Mitte vergangener Woche äußerte und die jetzt auf dem Umweg über einige US-Militärplattformen auch den Weg in Nachrichtenmedien finden. Der Ukraine-Krieg, der sei lediglich die Aufwärmphase, orakelte Richard. Das große Ding, gemeint ist der Konflikt zwischen den USA und China, das komme mittlerweile näher und es werde wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. Bis wir vor Prüfungen stehen, vor denen wir lange nicht mehr gestanden haben. Wie sich der Konflikt im Detail zuspitzen und welche Prüfungen es sich also genau handeln werde, darüber ließ sich Richard nicht aus. Sein Strategic Command führt nichts Geringeres als US-Nuklearstreitkräfte. Warnungen vor einem großen, wohl auch nuklear eskalierenden Krieg zwischen USA und China gibt es in den Vereinigten Staaten seit Jahren. Ex-NATO-Oberbefehlshaber James Stavridis hat einen solchen Krieg, um eine breitere Debatte anzustoßen, in einem Anfang 2021 erschienenen Roman beschrieben, den er 2034 nannte. Von Militärkollegen ist er mit Blick auf den Titel kritisiert worden. Der Krieg werde wohl erheblich früher beginnen, äußerten manche. Vielleicht 2026, womöglich aber schon 2024. Anfang August publizierte das Wall Street Journal einen langen Beitrag unter der Überschrift »Der kommende Krieg um Taiwan« ohne Fragezeichen. Dass die Kriegsgefahr sehr real ist, darüber macht sich im US-Polit-Establishment wohl niemand Illusionen. Was an Richards Äußerungen nun nicht wenig aufschrecken ließ, war genau genommen etwas anderes. Wenn er sich das Niveau unserer Abschreckung gegenüber China ansehe, bekundete der US-Admiral, dann komme er zu dem Schluss, das Schiff sinkt so langsam. Die Volksrepublik entwickle ihre militärischen Kapazitäten viel schneller, als die USA es täten. Der einst sicher geglaubte US-Vorsprung auf militärischem Gebiet, er schrumpfe mit hoher Geschwindigkeit dahin. Bei den Unterwasserfähigkeiten hätten die US-Streitkräfte weiterhin eindeutig die Nase vorn, sonst aber kaum noch. Es gelte nun, das Ruder in Sachen Rüstung schnell herumzureißen. Was ist dran an den Äußerungen des Admirals? Nun, sogenannte Wargames in Washington legen seit Jahren immer wieder nahe, die USA könnten einen Krieg gegen die Volksrepublik nicht mehr gewinnen. Bei bestimmten Waffengattungen, etwa bei Hyperschallraketen, liegt China schon heute vorn. Dass Richard ein höheres Tempo bei der Aufrüstung fordert, gehört zu seinem Job. Nur, wer einen großen Krieg für wahrscheinlich hält, vielleicht gar für unvermeidlich, und das tut so mancher in Washington, wird ihn zu einem Zeitpunkt suchen, zu dem er wenigstens noch teilweise militärisch überlegen ist. Hat Richard recht, dann ist das bei den Vereinigten Staaten nicht mehr lange der Fall. Der Zeitpunkt, den heißen Machtkampf um die globale Hegemonie zu entscheiden, rückt näher. Thema Propaganda und Meinungsfreiheit in Deutschland. Berlin. Wer in der BRD in Sachen Ukraine-Krieg nicht auf Linie der westlichen Propaganda ist, muss mit heftigem Gegenwind rechnen. Das erfährt gerade unter anderem die langjährige ARD-Korrespondentin in Moskau, Gabriele Krone-Schmalz. Nachdem sie Mitte Oktober in der Volkshochschule Reutlingen einen Vortrag über Russland und die Ukraine gehalten hatte, brach ein heftiger Shitstorm über sie ein. Franziska Davies, die in München zu osteuropäischer Geschichte forscht, hatte Krone Schmalz auf Twitter beispielsweise als eine langjährige und vehemente Verteidigerin des verbrecherischen Putin-Regimes bezeichnet. Die Volkshochschule Köln hatte daraufhin eine Veranstaltung vom 27. Oktober mit Krone Schmalz aus ihrem Terminkalender genommen. Der Vortrag fand dennoch statt. Nun hat die ehemalige ARD-Journalistin ihre Anwälte gegen Davies eingeschaltet, wie T-Online am Dienstag berichtete. Davies' Aussagen seien von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt, erklärte Krone Schmalz Anwalt gegenüber T-Online. Frau Davies behauptet, wahrheitswidrig, die Mandantin habe seit Jahrzehnten nicht journalistisch oder wissenschaftlich zu Russland gearbeitet und sei deshalb keine Russland-Expertin. Frau Davies möchte nicht diskutieren, sondern canceln. Sie fordert von Veranstaltern, die Mandantin auszuladen und begründet das mit schlichten Lügen über Frau Krone Schmalz. Irgendwie passt das auch zur von Kiew herausgegebenen sogenannten Terrorliste über Personen, die nicht heftig genug die Kiewer Marschrichtung zum Thema Ukraine-Krieg verteidigen. Am Sonnabend beschwerte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich in Berlin darüber, dass die ukrainische Regierung ihn auf eine Terrorliste gesetzt habe, weil er für einen Waffenstillstand mit Russland eintrete. Ex-Botschafter und Faschistenfan Andriy Melnyk twitterte umgehend: Es gibt keine Terrorliste der ukrainischen Regierung. Hören Sie mal auf, sich als unschuldiges Opfer darzustellen. Er hält den Deutschen wohl für ein schuldiges Opfer. Das Kiewer Außenministerium wusste auch nichts von einer Regierungsterrorliste und beteuerte treuherzig, gegen Mützenich gäbe es in der Ukraine kein Verfahren. Die Ukrainer haben doppelt recht. Die Liste, die ihr 2021 gegründetes Zentrum gegen Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine im Juni im Internet veröffentlicht hatte, haben sie gelöscht. Unter 75 anderen Namen wie Marine Le Pen oder Alice Schwarzer wurde dort auch Mützenich genannt. Vorwurf: die Verbreitung von Narrativen, die mit russischer Propaganda übereinstimmten, wozu auch der Einsatz für einen Waffenstillstand zählt. Die Verbreitung von Narrativen, die mit russischer Propaganda übereinstimmen. Okay. Zum anderen. Im Dezember 2014 richtete die Putschistenregierung die Seite Friedensstifter Mirotvorets ein, die laut Londoner Times im Januar 2022 187.000 Personen aufzählte. Auf dieser inzwischen angeblich privaten Webseite, die unter der Rubrik Fegefeuer eine Killliste enthält, wurden nach dem 24. Februar Namen wie Viktor Orban und Henry Kissinger hinzugefügt. Soweit hat es Mützenich nicht geschafft, auf die Killerliste zu kommen. Nach Melniks Aufregen hat er aber gute Chancen. Außerdem, Kiew kann sich auf Stimmen bei FDP und Grüne berufen. Mützenich: Das geht ja bis hinein, auch teilweise zu den Koalitionspartnern, gegen diesen Rigorismus, gegen den ich mich wende. Die Abschussliste seiner Partei sollte Mützenich jedenfalls mehr fürchten als die der Kiewer. Geschlossen hat, Läden runter, alles dicht, die Ampel schläft bei Neonlicht und keiner, der dich fragt, wo drückt der Schuh? Was machst du nun in dieser Stadt, die keine Antwort für dich hat? Die Bahnhofsuhr ermahnt dich leis, deine Sehnsucht tropft aufs Gleis und dich ein schwacher Trost lächelt dir zu. Den Kopf im Sand und du mit diesem bleiernen Gewicht. Und du auf dem dünnsten Ast und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was machst du nun in dieser Stadt, wo sie ihr Wort gebrochen hat? Bleibst du oder ziehst du aus? Ein Klingelschild macht kein Zuhaus und keine Seelenruhe deckt dich zu. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 17. bis zum 21. November 2022. Beginnen wir mit dem Thema toxische Männer in Barcelona. 3,5 Monate nach dem Zwischenfall, nach einer Sendung des katalanischen Regionalfernsehens TV3, hat das katalanische Parlament jetzt Maßnahmen gegen den Abgeordneten Francesc de Dalmases von Junts eingeleitet. Alle Fraktionen haben am Donnerstag, dem 3. November, einstimmig beschlossen, über Sanktionen gegen Dalmases zu beraten. Der Abgeordnete hatte nach einer Interviewsendung im TV3, die Sendung heißt FAQS, einer Journalistin vorgeworfen, seine Parteigenossin Laura Borràs zu kritisch interviewt zu haben. Hatte sie beschimpft und angebrüllt. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Abgeordnete gegen den Verhaltenskodex zum Umgang mit der Presse verstoßen hat, den die Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vorschreibt. Dalmases ist vergangene Woche von seinem Vorstandsposten in der Junts-Partei zurückgetreten, behält allerdings seinen Sitz im Parlament. Bei beim Independentismo, im katalanischen Labyrinth, gibt es auch ständig etwas zu melden. Die zentrale Wahljunta kann dem Europaabgeordneten Carles Puigdemont sein Europamandat nicht bestätigen, solange dieser die Prozedur nicht befolgt, die von jedem Abgeordneten verlangt, die Befolgung der Verfassung des Landes, aus dem er stammt, einzuhalten bzw. auf diese sich einzuschwören. Puigdemont floh 2017 aus Spanien, nachdem er für kurze Zeit nach einem illegalen Referendum ohne Garantien für kurze Momente einen katalanischen Separatstaat ausgerufen hatte. Diese Staatsgründung wurde nach wenigen Sekunden widerrufen. Auch die ebenfalls geflohenen Separatistenabgeordneten Toni Comins, Clara Ponsatí und Jordi Solé sind von dem Urteil betroffen. Ihr Mandat im Europaparlament ruht, solange sie nicht auf die Verfassung ihres Landes geschworen haben. Barcelona, Stadt des Todes. Die Grausamkeit einer entmenschlichten Gruppe von Jugendlichen ist beispiellos. In der Stadt der Freude fand sie die Barcelona. Aufsehen, Empörung und Entsetzen haben die Videos ausgelöst, die den Mord an zwei Personen zeigen und wo in einem Film, einmal in Premia de Mar, der Täter sich ein Selfie mit seinem sterbenden Opfer macht. Das erste Video stammt vom 25. September nach einer Merced-Feier. Das zweite vom letzten Wochenende vor einer Diskothek, genauer gesagt der Diskothek Brisas del Paralel hier in der Stadt. In beiden Fällen sind die getöteten marokkanische Jugendliche Diebe oder Straßenräuber, die beim Stehlen ertappt wurden. Einige wenige versuchen auf dem Video von der Avenida Maria Cristina dem sterbenden Opfer Beistand zu leisten, doch ringsumher sieht man auch viele grinsende Gesichter und hört Gelächter. Das zweite Opfer liegt auf dem Rücken auf der Straße und wird von verschiedenen Personen beim Sterben gefilmt. Niemand versucht, dem Opfer zu helfen. Laut polizeilichen Ermittlungen ist bisher Folgendes bekannt. In verschiedenen Fällen sind die Opfer marokkanische Straßendiebe, die in der feiernden Menge Opfer zum Bestehlen suchen. Dabei haben sie sich zum Teil auch im Aussuchen der Opfer geirrt. Es sind nämlich oft südamerikanische Jugendliche aus Banden, die gelernt haben, knallhart zurückzuschlagen. Erstaunlich ist nun für Psychologen, die sich mit Gewalt beschäftigen, die Tatsache, dass in einer Menge niemand bereit ist, einem Opfer zu helfen, wenn es auf dem Boden liegt. Das Phänomen ist nach der Amerikanerin Kitty Genovese benannt worden. Niemand hilft. Für den Dekan der Fakultät für Kommunikation Blanquema, Dr. Josep Lluís Micó, ist das Phänomen des Festhaltens auf Video eines agonisierenden Opfers nicht neu. Er nennt es den Peeping Tom-Reflex, auf Spanisch El Fotógrafo del Pánico, der Fotograf der Panik. Dem Fotografen bereitet es in diesem Fall perverse Freude, das Opfer beim Sterben zu sehen und zu filmen. Ladies and gentlemen, please be yourself a big announcement as we present to you live from 91.4 live in Barcelona, Niemandsland, presented by your presenter for today's big host of the radio show, Daddy! Barcelona, Fun City und seine Gastronomie. Das Gaststättengewerbe Barcelonas, seine Restaurants und Kneipen beschweren sich, dass zu wenige Touristen in die Stadt kämen. Jawohl. Ja, Sie haben richtig gehört. Es fehlen Touristen, laut Aussagen einer vom Rathaus durchgeführten Umfrage im Rahmen seiner Makroerhebung über die Angelegenheiten der Stadt. Verschiedene Themen werden hier befragt, die regelmäßig durchgeführt wird. 97,6% der befragten Gaststätten, Restaurants und Barbesitzer erklären, dass die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert habe, wenn man die letzten 4 Jahre betrachtet. Auch äußern sich die Befragten sehr kritisch zum Thema Bürgersicherheit und Kriminalität. Und mangelnde Sauberkeit natürlich. In diesen Punkten stimmen sie mit der großen Mehrheit aller befragten Bürger überein. Doch der große Unterschied ist die Bewertung des Massentourismus. Für die Restaurantbesitzer eine Haupteinnahmequelle natürlich. Hier äußert der Gastronomiesektor sich absolut pessimistisch, was die Situation in der katalanischen Hauptstadt anbelangt. Es handelt sich um 10.400 Lokale. 41,7% sind der Meinung, dass die Zukunft eine Verschlechterung bringe. 40,1% erwarten weder eine Verbesserung noch Verschlechterung und nur 6,8% der befragten Gastwirte, Kneipenbesitzer und Restaurantbesitzer sind optimistisch und erwarten eine Verbesserung ihrer finanziellen bzw. ökonomischen Situation. Ganz böse sieht es natürlich wie immer beim Thema Kriminalität aus. Hier sagen 68,3% der befragten Gastronomiebesitzer, die Lage sei schlechter geworden. 25% sagen, sie sei gleich und nur 5,4% sehen eine leichte Verbesserung. Naja, die sehen ja jeden Tag, wie ihre Gäste ausgeraubt werden. Nachdem das Rathaus nach der Pandemie versucht hat, die Auswüchse des Massentourismus einigermaßen einzuschränken, verteidigt der Gaststättensektor vehement sein darauf basierendes Geschäftsmodell. 92,1% glauben, der Tourismus sei positiv für die Stadt. 80% sind für die Kreuzfahrtschiffe. Nur 1,8% sehen hier negative Folgen. 93,1% begrüßen das Organisieren von Messen und Kongressen in Barcelona. 54,5% sind für einen Ausbau des Flughafens. Auch das Thema Rauchverbot in den Straßenterrassencafés sehen die Gastronomievertreter negativ. 92,4% sagen, dass das Rauchen auf den Terrassen keine negativen Folgen und keinen negativen Einfluss auf die Nichtraucher habe. Deshalb habe man ja die Raucher nach draußen geschickt. Nur 4,2% sagen, es sei negativ. Die erklärte Absicht des katalanischen Consellers für Gesundheit, dass ab 2023 das Rauchen auch auf den Straßenterrassen verboten sein werde, stößt beim Gaststättensektor auf großes Unbehagen. Man behauptet, das Rathaus führe einen Krieg gegen den Sektor, was man schon bei der geringen Lizenzvergabe sehe. 88,2% sehen ein Rauchverbot sehr schädlich für ihr Geschäft an. Barcelona, Stadt der kritischen Kunst und Kultur. Das CCCB, das Centre Cultural Contemporáneo de Barcelona, das Zeitgenössische Kulturzentrum von Barcelona, beherbergt bis zum 11. Dezember eine Fotoausstellung der Organisation World Press Photo. Das Thema ist diesmal der Amazonas in Brasilien. Dabei werden 24 Projekte der Gewinner des World Press Photo Wettbewerbs 2022 ausgestellt. Der brasilianische Fotograf Lalo de Almeida erklärte gegenüber der Presse zu seinen Bildern aus dem Amazonasgebiet: Ich vertiefe den Blick in das von Bolsonaro betriebene Modell der illegalen Ausbeutung des Regenwaldes. Die Umweltzerstörung, durch die die Urbevölkerung schutzlos der Ausbeutung durch die Holz- und Viehzuchtindustrie ausgeliefert ist. Goldsucher und Großgrundbesitzer, Landräuber eignen sich das gerodete und verbrannte Land an. Es ist die 18. Ausgabe dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs über den Fotojournalismus. Es werden 4.066 Fotografen aus 130 Ländern mit 64.823 Fotos vorgestellt. Unter den 24 Gewinnern aus 23 Ländern, 7 davon Frauen, ist dieses Mal kein Spanier und keine Spanierin dabei. Almeida erklärt: Mit Präsident Lula eröffnet sich eine neue Perspektive, denn er hat eine andere Perspektive auf den Amazonas und den Klimaschutz auf seiner Agenda. Anders natürlich als sein Vorgänger. Leider müssen immer wieder Fotoreporter anonym ausstellen, weil sie in ihren Heimatländern mit dem Tode bedroht werden. Sie werden dort verfolgt und müssen außer Landes fliehen. Denn sie zeigen kritische, unbequeme Wahrheiten von Menschenrechtsverletzungen und Naturraub in ihren Ländern. Etwa die Fotos aus Birmania über die Demos gegen den Militärputsch vom Februar 2021. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. Viva la patria, chicos. Viva Contrabanda, viva la radio, viva Niemandland. Thema Helden von heute. Heldenstadt Barcelona. Piqué, Piqué, Pickenbauer. Mit diesen Rufen verabschiedeten die 92.605 Zuschauer im Camp Nou am Samstag ihr Idol Gerard Piqué, der vor wenigen Tagen mit Hilfe eines Videos seinen Abschied vom FC Barça und vom Profifußball verkündet hat. Piqué ist einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des FC Barça. 30 Titel hat er gewonnen. Liga, Champions League, Pokal, eine Weltmeisterschaft. Was kann man mehr gewinnen im Fußball? Er ist eine Legende, ein Mythos. Besser Central der Geschichte. Central ist die Position, die Franz Beckenbauer seinerzeit innehatte. Deshalb auch die Pickenbauer-Rufe. Idol, Culé. Viele Fans trugen die Rückennummer 3, Piqués Nummer. 15 Jahre lang war Piqué beim FC Barça unter Vertrag, eine Art Glamourfigur, lange verheiratet mit der kolumbianischen Popsängerin Shakira, frisch geschieden von ihr, gab Piqué dem Verein ein Flair von Beckham-Glamour, Pop-Glamour. Opfer beim Abschiedsspiel Piquets am Samstag war die Mannschaft von Almeria, die 2:0 geschlagen wurde. Adeo, Piqué, Pickenbauer. Barcelona, alle gegen Colau. Wie ein Trick eines Hütchenspielers kommt einem die Entscheidung des Amtsgerichts Barcelona vor, schon wieder eine bereits zweimal zu den Akten gelegte Korruptionsanklage bzw. Anzeige gegen Bürgermeisterin Ada Colau herauszuholen. Die Audiencia Barcelona, das Amtsgericht Barcelona, widerrief die Entscheidung eines Untersuchungsrichters, der die Anklage wegen Haltlosigkeit bereits hatte fallen lassen. Nun ist man der Meinung, es bestünden Anzeichen für mögliche Korruption. Bürgermeisterin Colau zeigt sich absolut überrascht und verblüfft, nachdem sie von der Sache erfuhr. Die Angelegenheit wurde zu den Akten gelegt, zweimal bereits, sowohl durch einen Richter als auch durch die Staatsanwaltschaft, nachdem alles eingehend untersucht worden war, sagte Colau. Es sei jetzt an der Zeit, die ominöse Organisation einmal näher zu untersuchen, die diese Anklage eingereicht hat, und herauszufinden, welche Personen bzw. welche Institutionen oder Firmen genau dahinter stecken. Diese Firma ist nämlich weitgehend anonym und hat nur ein Büro mit einem Briefkasten. Man findet niemanden dort. Es sei, so Ada Colau, eine schlechte Justizpraxis, Richter aus der Anonymität heraus zu benutzen, um politische Gegner mit fingierten Anklagen zu überziehen. Die ominöse Organisation nennt sich Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, also Beobachtungsstation von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, DESC. Korruption ist bei Ada Colau so gut wie überhaupt nicht möglich bzw. zu finden oder nachzuweisen. Die Mitbegründerin der NGO PAH, die Plattform gegen die Hypothekenopfer, ist nämlich dafür bekannt, nachweislich, dass sie niemals auch nur einen Cent von irgendeiner Seite entgegengenommen hat. Sie verzichtet sogar und ihre Mannschaft im Rathaus auf fette Pfründe aus Mitgliedschaften in diversen Vorständen von municipalen Firmen. Hinter der Desk, so weiß man, steckt der private Wasserbetreiber, dem rechte Politiker vor Jahren die städtischen Wasserwerke zur privaten Ausbeutung verkauft hatten. Colaus Rathaus will die Wasserwerke wieder in städtisches Eigentum zurückführen. Und natürlich, es ist Wahlkampf. Die Kampagnen haben begonnen, besonders die Kampagne gegen sie, weil das Rathaus von Barcelona ist das begehrte Kronjuwel für alle, besonders auch für die Independentistas. Wohnhölle Barcelona. Das Wohnhausgebäude Casa Orsola in der Calle Consell de Cent im Eixample ist seit einem Jahr zum Symbol des Widerstands der Mieter gegen die Wohnraumspekulation geworden. Das Mietersyndikat hat eine beängstigende Entwicklung bzw. Realität in Barcelona noch einmal deutlich gemacht. Auch normale Familien aus nicht prekären Verhältnissen, die seit Jahrzehnten im Zentrum der Stadt zur Miete wohnen und leben, werden jetzt gnadenlos aus dem Stadtzentrum verdrängt. Es handelt sich um die Mieter eines Modernismo-Gebäudes, Jugendstil-Gebäudes mit 26 Mietwohnungen und 2 Ladenlokalen. Nach dem Verkauf des Gebäudes durch die bisherigen Besitzer haben die neuen Eigentümer Lyones Inversiones die Kündigungen verschickt. Ziel: alle bisherigen Mieter kündigen, Luxus renovieren, an Superreiche im In- und Ausland verkaufen. Barcelona Fun City. Aber es gibt Widerstand. 4 Mieter, denen gekündigt wurde, verbleiben immer noch in ihren Wohnungen und überweisen die Miete an ein Gericht. 8 Mieter haben unbefristete Verträge. Einer alten Frau wurde ihr Vertrag gnädigerweise verlängert. Die bevorstehende urbanistische Reform des Eixample zur Super-Ir, das heißt zur Super-Fußgänger- und Schlenderzone, macht die Häuser hier zur begehrten Beute internationaler Investoren und Geierfonds. 5,4 Millionen soll der Kaufpreis des Gebäudes gewesen sein. Die Lyones Inversiones bietet einzelne Wohnungen bereits in internationalen Immobilienforen für 2.000 Euro Miete pro Monat an. Einer der Mieter nennt die Form der Wuchermieterhöhungen unsichtbare Zwangsräumungen. Yeah. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Kampf ums Rathaus. Ich heiße Jaume Colboni und möchte der künftige Bürgermeister von Barcelona sein. Mit diesen Worten präsentierte sich der gegenwärtige zweite Bürgermeister, Teniente de Alcalde, als Kandidat für die Rathauswahlen 2023, die im Mai stattfinden werden. Colboni ist Spitzenkandidat der sozialistischen Partei PSC, der katalanischen Sozialisten. Colboni bietet sich als Kandidat der Versöhnung nach all den Jahren des Separatismusprozesses an, des Prozess. Er wolle eine neue Etappe des Wiederzusammenfindens der Bürger einleiten. Auch setzte er sich von seiner aktuellen Koalitionspartnerin Ada Colau ab, mit der er zusammen das Rathaus der Stadt leitet. Er warf Colau sogar vor, sich bereits zum dritten Mal für das Amt zu bewerben, ohne ihren Namen zu nennen. Drei Amtszeiten seien nicht gut. Unter dem Motto La Barcelona del Sí, das Barcelona des Ja, toller Slogan, zählte Colboni in seiner Rede im Institut Nacional de Educación Física de Catalunya, INEFC, am Montjuïc, seine Wahlversprechen auf. Die wären eine saubere, sichere und ordentliche Stadt mit wirtschaftlichem Aufschwung, Sozialwohnungen, 20.000 Wohnungen verspricht der Mann den Bürgern, wenn er gewählt wird. Thema, ein Philosoph im Faschismus. Die katalanische Kleinstadt Portbou an der französischen Grenze soll Ort eines Walter-Benjamin-Hauses werden. Es handelt sich um den am 26. September 1940 in Portbou aus dem Leben geschiedenen deutschen Philosophen Walter Benjamin. Er hat dort Selbstmord begangen. Nun gibt es in Portbou bereits die berühmte Walter-Benjamin-Gedenkstätte, Memorial, des Künstlers Dani Caravan. Jetzt haben Claudia Roth, deutsche Kulturministerin, und die spanische Königin Doña Leticia auf der vergangenen Frankfurter Buchmesse offenbar ein Abkommen getroffen, um Portbou nach Jahren der Versprechungen jetzt mit einem Walter-Benjamin-Museum bzw. Walter-Benjamin-Haus auszustatten. 3 Millionen Euro sollen hierfür bereitgestellt werden. Spanien war im vergangenen Oktober das Gastland auf der größten Buchmesse der Welt in Frankfurt. Thema Volkslauf gegen Brustkrebs. Am Sonntag, dem 6. November, fand in Barcelona der alljährliche Volkslauf der Frauen gegen den Brustkrebs bzw. für die bessere Versorgung und Früherkennung dieser Frauen betreffenden Krebsart mit 30.000 Teilnehmerinnen statt. 8 Kilometer durchliefen die mit rosa T-Shirts und Leibchen gekleideten Frauen und Mädchen. Es ging von der Avenida Maria Cristina bis zur Avenida Rius y Taulet. Die Temperaturen waren frühlingshaft warm, das Wetter war sonnig. Narcos City Barcelona. In einer beispiellosen Großrazzia wurden im November 2019 Dutzende Narco-Barone, ihre Stellvertreter, Transporteure, Buchhalter und Bodyguards und Pistolenmänner verhaftet. Die Orte waren Santa Coloma und Badalona und weitere Orte in Barcelona. Nun begann vergangene Woche der Makro-Prozess gegen diese Drogenhändlerorganisation in der Ciudad de la Justicia von Barcelona. Auf der Anklagebank sitzen 47 mutmaßliche Bandenmitglieder. Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen 2 und 31 Jahren Gefängnisstrafen für die Angeklagten. Hauptdelikte sind hier natürlich illegaler Drogenhandel, illegaler Drogenbesitz, Geldwäsche, Fälschung von Dokumenten, Urkundenfälschung und unerlaubter Waffenbesitz. Im Laufe der Razzia waren von den Mossos d'Esquadra, der katalanischen autonomen Polizei, Drogen, Immobilien, Bargeldsummen, Computer beschlagnahmt worden. Korruption und Independencia. Amtsrichter Magistrado Santiago Pedras hat am Dienstag, dem 8. November, die öffentliche Befragung im Makroprozess gegen die ehemalige Parteiführung der rechtskatalanistischen Partei von Convergencia angeordnet. Unter anderem sind in dem Korruptionsprozess um die Bestechungsgelder der sogenannten 3% die ehemaligen Schatzmeister der Partei PDCAT und auch CDC angeklagt. Die Parteien haben sich beide aufgelöst. Die Herren Germain Gordeaux, dann Daniel Osacar und Andreo Villoca. Es handelt sich hier um einen jahrzehntelang andauernden Korruptionsvorgang, um die illegalen Parteifinanzierungen der rechtskonservativen Katalanisten der damaligen Partei Convergència i Unió, die sich flott aufgelöst hat, des früheren Präsidenten Jordi Pujol und der Nachfolgeparteien. €3 Millionen Bußgeld fordert das Antikorruptionstribunal für die Parteien PDCAT und CDC. 21 Jahre und 4 Monate Haftstrafe werden für den Schatzmeister Andreo Villoca gefordert. 3 Monate beträgt die Frist, sowohl für die Anklage als auch für die Verteidigung, um ihre Prozesspapiere bzw. ihre Plädoyers vor dem Gericht einzubringen. In a radio show in my land, in Barcelona, Hala Banda. Yeah. Kinderschänder an Schulen. Das Amtsgericht Barcelona hat den früheren Lehrer der berüchtigten Maristas-Schule, Joaquín Benítez, vorgeladen, um ihn wegen der Anklage aufgrund von sexuellem Missbrauch an ehemaligen Schülern und Minderjährigen ins Gefängnis einzuweisen. Benítez hat nun 10 Tage Zeit, um freiwillig seine Haftstrafe von, Achtung, 21 Jahren und 9 Monaten wegen Sexualdelikte anzutreten. Unverständlich ist für die Opfer, die Angehörigen und jeden, der diese Nachricht hört, dass der Kinderschänder überhaupt noch in Freiheit herumläuft. Wie gesagt, er ist rechtskräftig zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt, ist aber noch auf freiem Fuß. Erstaunlich, oder? Und die letzte Meldung betrifft die Polizeistadt Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau weihte am Dienstag, dem 8. November, die neue Polizeiwache der Guardia Urbana im Stadtviertel Raval ein. Von dort werden die 437 Polizeibeamte und Beamtinnen operieren, die in Ciudad Vella Dienst tun. 2300 Quadratmeter groß ist das Gebäude. Über 5 Stockwerke ist diese Fläche verteilt. Es gibt ein Erdgeschoss und Kellerräume inklusiv. Es sei kein Zufall, so Frau Colau, dass die neue Polizeiwache im Raval angesiedelt ist, denn es sei der Stadtteil mit der stärksten Touristendichte und dem größten Anstieg von Straßenraub, Diebstahl und anderen Delikten. Und da wir im Wahlkampf sind, betonte Frau Colau zugleich, dass die Zahl der Delikte in den ersten 6 Monaten des Jahres um 22% zurückgegangen sei. Gegenüber den Vorjahren. Colau beschwerte sich über die Kampagne der Oppositionsparteien, die versuchten, die Bürger glauben zu machen, dass die Verbrechensziffer in Barcelona gestiegen sei. Dies sei nicht wahr. Zeichen, statt sie ziehen vorbei und ich bleibe. Jo, also, was gibt's an Veranstaltungen im Goethe-Institut? Was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern, Claudia? Am 29. November stellen Eulalia Bley und ich im Goethe-Institut das neue Buch von Eulalia Bley vor. Das handelt von Paul Celan und heißt Nada se ha perdido, ein Zitat aus einem Gedicht von Paul Celan. Wir werden einige Gedichte vorlesen auf Spanisch und auf Deutsch, denn Eulalia hat einzelne Gedichte genau interpretiert und sie selbst ins Spanische übersetzt. Und wir werden dann anhand der Gedichte wirklich ganz genau an den Texten über einige Fragen sprechen, die diese Gedichte von Paul Celan uns stellen oder die Paul Celan sich selber auch gestellt hat. Die zentrale Frage wird sein, welche Aufgabe hat Dichtung heute noch, nachdem sie nicht mehr wie vor Jahrhunderten darauf vertrauen kann, Wahrheit zu sprechen, Schönheit zu vermitteln? Wie geht man mit einer Sprache um, die uns völlig hermetisch zu sein scheint und die sich den sprachlichen Konventionen völlig verweigert? Ort und Uhrzeit und Datum bitte nochmal. Ja. Im Goethe-Institut Barcelona, Carrer Roger de Flor 224, am Dienstag, dem 29. November um 19 Uhr. Anschließend gibt es dann noch ein Weinchen. Dann heißt es kommen, Leute. Vielen Dank, Claudia. Ich verabschiede mich. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Danke. Niemandsland Kino. Der Film, den ich mir vor einer Weile schon im Florida Blanca Kino hier in der Stadt angesehen habe und den ich Ihnen heute vorstellen, aber nicht unbedingt empfehlen möchte, ist der Film Crimes of the Future, Verbrechen der Zukunft, des kanadischen Regisseurs David Cronenberg. I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Never before seen. We've all thought that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. Eigentlich Science Fiction. Ist doch toll für alle Sci-Fi-Fans, möchte man meinen. Doch halt, halt, halt. Hier geht es um die Körper der Menschen, die aufgeschlitzt, zerstochen und als schmerzlose Bündel wuchernde neue Krebsorgane in ihrem Inneren entwickeln. Die rauszuschneiden ist dann die neue Kunstform. Sie wird als Performance in kleinen Gruppen und Zirkeln in Kellern dem Publikum dargeboten. Und wer nach 10 Minuten nicht kotzend aus dem Kinosaal gerannt ist, der bekommt 108 Minuten lang schwer zumutbare Bilder und Szenen von krassen chirurgischen Eingriffen geliefert. Also, Crimes of the Future ist ein Science-Fiction-Drama von David Cronenberg, das im Mai 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere feierte und das erst Ende Oktober, Anfang November in Europa in die Kinos gekommen ist. Der in der Zukunft spielende Body-Horror-Film erzählt von einer Welt, in der die Menschheit unter dem beschleunigten Evolutionssyndrom leidet. Ein paar Worte zur Handlung. Wie gesagt, in einer zukünftigen Welt durchlaufen die Menschen das Accelerated Evolution Syndrome, das beschleunigte Evolutionssyndrom, das bei ihnen unterschiedlichste körperliche und mentale Veränderungen zur Folge hat. Einige Menschen versuchen, ihre neu erworbenen Fähigkeiten zu unterdrücken, andere kommen mit ihnen gut zurecht. Zu letzteren gehört der Performance-Künstler Saul Tenser, dargestellt von Viggo Mortensen, der in Begleitung seiner Partnerin Capriche, die wird gespielt von Lea Seydoux, öffentlich die Metamorphose seiner Organe in avantgardistischen Performances zeigt. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. Is it? Timlin, eine Ermittlerin des National Organ Registry, verfolgt interessiert Tensers Aktion. Zur selben Zeit kommt eine mysteriöse Bewegung ans Licht. Ihre Mission ist es, Sauls Bekanntheit auszunutzen, um mehr Erkenntnisse über die nächste Phase der menschlichen Evolution zu gewinnen. Das klingt alles sehr pompös und auch vielleicht kritisch und sehr bedrohlich und futuristisch, ist aber auf 108 Minuten verteilt leider sehr, sehr langweilig. Das muss ich hier dazu sagen. Ich habe den Film weder genossen noch mich an ihm erfreuen können und bin nur im Kino geblieben, weil ich zusammen mit Freunden war und wollte diese Freunde nicht unbedingt enttäuschen, dass ich da rausrenne als Einziger. Die stehen nämlich auf David Cronenberg. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Wie gesagt, es ist seine erste Regiearbeit nach Maps to the Stars aus dem Jahr 2014. Es gibt ein paar bemerkenswerte Body-Transformationsgeschichten, die er in diesem Film ja vereinheitlicht oder zusammenbringt. Aber irgendwie, meiner Meinung nach, klappt das alles nicht. Der Horror ist in seiner Ekelhaftigkeit und Unästhetik zu monoton und repetitiv dargestellt. Wenn man einmal die Idee verstanden und gesehen hat, dann muss man sie nicht über so lange Zeit immer wieder in neuen Varianten geliefert kriegen. Und das tut der Film leider. Der Horror ist sehr quälend und sehr langsam und sehr unästhetisch, und über das im Film gemachte Statement »Chirurgie ist der neue Sex«, sagte der Regisseur, Modifikationen am Körper seien längst eine Art Performancekunst geworden, wie beispielsweise das Tätowieren und so weiter. Aber wie gesagt, wenig überzeugend als Science-Fiction-Film. You know what it is. Surgery is the new sex. I don't like what's happening with the body. In particular what's happening with my body. Auf die Frage, ob der Protagonist seines Films Saul Tenser sein alter Ego sei, sagte der Regisseur, nun, es ist offensichtlich, dass Saul Tenser ein Paradigma eines Künstlers ist. Er ist ein Mann, der alles gibt, selbst das Innere seines Körpers. Auch als Künstler hat man das Gefühl, dass man alles gibt, sein Innerstes, seine Gefühle, seine Intensität. Die Menschheit hat in der Zeit, in der der Film spielt, die Fähigkeit verloren, Schmerzen zu empfinden. Dadurch kann man sich gegenseitig beliebig aufschlitzen und Löcher in den Leib bohren, da was rausschneiden. Das tut ja alles nicht weh und wird auch ständig irgendwo gemacht. Die ekelhafteste Szene ist die, wo das Liebespaar Viggo Mortensen alias Paul Tenser und Lea Seydoux alias Capricci im Bett liegen und sich da gegenseitig zerschneiden und blutig schlitzen. Das ist schwer zu ertragen als Kinozuschauer. Ich selber habe das wirklich nicht genießen können. Es war mir sehr unangenehm und sehr ekelhaft. Und der Film wird trotzdem gefeiert. Etwa im Spiegel. Der bringt eine ganz groß aufgemachte Story über mehrere Seiten mit einem ganzseitigen Foto dieses Crimes of the Future Mannes, der sich den ganzen Körper mit Ohren hat bepflanzen lassen. Und da heißt es, der Mann, der unter die Haut geht, David Cronenberg, erahnt mit seinem Film die Zukunft. In Crimes of the Future lässt der Regisseur nun die Plastikfresser auf uns los und kehrt zum Horrorgenre zurück. Es gibt ja eine Verfilmung von William S. Burroughs Roman The Naked Lunch, und der hat mir schon eigentlich wenig gefallen, weil ich den Roman verehre und sehr oft gelesen habe, damals und später dann auch auf Englisch im Original, und der Film hat mich sehr enttäuscht. Aber gut, das ist Cronenberg, der hat auch tolle Filme gemacht, da soll man erstmal nicht meckern, man soll ihn nicht anklagen, er macht, was er will, und man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Which is why I keep cutting it up. What do you think they'd find inside it? Outer space. Whoops. Sorry. Let us not be afraid to map the chaos inside. Man fragt sich also, Science-Fiction, blöder Schockeffekt. 2 Monate vor der Weltpremiere von Crimes of the Future im Mai in Cannes ging die Nachricht um die Welt, dass erstmalig Mikroplastik in menschlichem Blut festgestellt wurde. Als verdammtes Orakel hat Kristen Stewart, einer der Stars des Films, Cronenberg deshalb bezeichnet. In dem Film gibt es nämlich Leute, die schon einen Magen entwickelt haben und einen Darmtrakt, der Plastik verdaut und als Nahrung aufnimmt. Das wird in dem Film auch gezeigt am Beispiel eines Kindes, das da in einen Plastikeimer beißt und dann die Teile zerkaut. Der Ekel, mit dem er spielt, schreibt der Spiegel, ist nicht nur Effekt. Der Schleim, die Körperöffnungen, das Eindringen, Sex ist bei Cronenberg überall. Und zwar nicht als Metapher, sondern als buchstäblicher Trieb, der Männer wie Frauen dazu bringt, die dunkelsten Ecken lustvoll zu erkunden. Naja. In Crash von 1996 taucht der Regisseur in eine sexuelle Subkultur ein, die sich an Autounfällen erregt und amputierte Gliedmaßen fetischisiert. Auch schon schön ekelhaft war das. Operationen sind der neue Sex, flüstert also Kristen Stewarts Figur jetzt in Crimes of the Future, als sie das erste Mal einer Kunstperformance beiwohnt, bei der Krebsgeschwüre entfernt werden. Im Vergleich mit Cronenbergs Kino wirken viele Horrorfilme wie peinlich verklemmter Jungskram, schreibt der Spiegel hierzu. Create him that will guide us into the heart of darkness. In Crimes of the Future geht es um Sex, Liebe und Schmerz, um die Zukunft der Kunst und der Welt. Die Plastikfresser sind dabei nur ein Element. Mindestens genauso wichtig ist der Umstand, dass die Menschheit Schmerzen abgeschafft hat. Sie braucht sie als Warnung vor körperlichen Schäden nicht mehr. Wer nach all dem, was ich jetzt erzählt habe, über diesen Film, nicht den Appetit verloren hat und auch nicht die Lust, sich diesen, ja, Horror anzusehen, der kann es gerne tun. Ich rate jedenfalls immer noch davon ab, obwohl ich mir das angetan habe. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache und es ist ein so bedrohlicher Film, dass man danach bestimmt Albträume hat. Ein paar Worte zur Kritik dieses Films insgesamt, wie der bewertet wurde. Der Film wurde insgesamt sehr positiv bewertet. Und zwar bekam er laut Rotten Tomatoes 78% positive Kritiken. Auf Metacritic erhielt der Film einen Metascore von 69 von 100 möglichen Punkten. In den USA erhielt der Film von der MPAA ein R-Rating, was einer Freigabe ab 17 Jahren entspricht. In Deutschland wurde der Film von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Ich lese nur eine Kritik vor, die mir sehr gut gefallen hat, von Sabine Horst aus der Zeit. Die sagt Folgendes: Crimes of the Future sei von einem ruppigen Steampunk-Look mit diffuser Beleuchtung, altmodischen Registraturen, Graffiti-übersäten Hausruinen und einer Technik geprägt, die ebenso gut gewachsen wie konstruiert sein könnte. Die Inszenierung wirke nach innen gekehrt, fast theaterhaft, und sei so ein Drama in dunklen Interieurs mit wenigen Figuren, die keine Charaktere, sondern Chiffren sind. Der Film stelle sich die Aufgabe, das existenzielle Grauen der Klimakrise spürbar zu machen. Der Reiz der Hybridisierung, der Vermischung von Mensch und Maschine, lasse sich heute aber nicht mehr so angstlustvoll genießen wie vor 20 oder 30 Jahren, so Horst. Und der Transhumanismus habe seinen Glanz verloren. Die Vorstellung, der Mensch könne sich schmerzfrei an die Auswirkungen der Carbonwirtschaft anpassen, von denen die Erde bereits betroffen ist, sei so grotesk wie der Blick in den geöffneten Leib des unglücklichen Jungen aus dem Prolog. Da schillert es in den schönsten Plastikfarben. Jo! Surgery is sex, isn't it? Is it? Ich verabschiede mich und danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, Freundinnen und Freunde von Niemandsland, eines alternativen Radios Contrabanda FM hier in Barcelona. Die heutige Sendung kann auf unseren Podcasts unter www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com nachgehört werden. Das war's. Ich bedanke mich. Tschüss, Agur, Adeo, Goodbye.